langsam in das Gespräch übergehen. Und dieses Gespräch sollte drei Teile aus meiner Sicht haben. Ich möchte nochmal auf die Zeit blicken, vor allem aber auch nochmal auf die Zeit davor, weil ich glaube, sie war noch so ganz so anders als das, was du danach erlebt hast. Dann möchte ich gerne auch nochmal auf eure Situation, die Situation der Jesiden hier in Deutschland, nochmal zu sprechen kommen, was sich so daraus entwickelt hat. Und trotz allem Grauen, was wir gerade gehört haben, möchte ich auch mit euch beiden den Blick nach vorne werfen, in die Zukunft, was es an Hoffnungsvolles von euch gibt. Siva, du hast ja eine ganz ähnliche Geschichte gehabt. Möchtest du auch etwas von deiner Geschichte erzählen? Genau.